Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, diesen Sex hätte ich mir nicht zugetraut. Jetzt geht mal sehr tief in euch hinein und überlegt, was ihr vielleicht schon in Sachen Sex gemacht habt, was ihr euch vorher wirklich überhaupt nicht zugetraut hättet. Also irgendwas ganz Ungewöhnliches für euch, für euer Selbstverständnis, für eure sexuelle Identität vielleicht auch. Vielleicht ist es ein Gruppensexerlebnis gewesen, vielleicht ist es der Besuch bei einer Prostituierten gewesen, vielleicht ist es für einen heterosexuellen Mann einmal eine Erfahrung mit einem homosexuellen Mann. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Diesen Sex hätte ich mir nicht zugetraut. Anders gefragt, welche ungewöhnlichen sexuellen Dinge habt ihr in eurem Leben schon gemacht, die vorher gar nicht so auf dem Plan waren? Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Kostenfrei und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin gespannt auf Susanne und Susanne ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo. Was hast du denn gemacht und was hast du dir nicht zugetraut vorher? Ja, also da war halt dieser Stefan. Stefan? Aus Köln. Aus Köln? Ja. Aber nicht Stefan Raab? Nein. Ja, auf jeden Fall habe ich auf der Datingline angerufen mit einer Freundin, nur mal so aus Spaß. Mhm. Und da habe ich halt den Stefan kennengelernt. Er war super sympathisch. Wir haben eine Stunde auf allein gequatscht. Ja, nachher haben wir Telefonnummern ausgetauscht. Mhm. Und dann hat er mich zurückgerufen. Und das war vor ungefähr 2 Monaten. Ja. Und ja, dann haben wir halt regelmäßig telefoniert. Und es war echt super lieb, der Junge. Und aber nur ganz normal gesprochen am Telefon. Ja, sicher. Ja. Und dann ist er auf den Trichter gekommen und ich auch. Und ob wir uns nicht mal treffen könnten. Gute Idee. Ja. Ja. So. Und dann haben wir uns halt in Oberhausen im Zentrum getroffen. Ja. Ich war eher da und hatte eine weiße Rose mit. Mhm. Und halt Kino abends 8 Uhr ziemlich leer, weil es war in der Woche. Mhm. Frage und zwischendurch, ihr hattet vorher keine Bilder ausgetauscht, Fotos? Nein, haben wir nicht. Mhm. Darum ja auch die weiße Rose. Bitte? Darum ja auch die Rose. Darum auch die Rose, genau, ja. Ja. Ja, und ich saß dann ganz oben. Und halt unten vorne konnte man auch flach sitzen. Da saßen dann halt vereinzelte Leute. Ja. Und dann hatte ich die Rose so in der Hand, dass er sie sehen konnte von unten, ist hochgekommen zu mir. Ja, und dann haben wir beide noch mitgekriegt, mhm, und 10 Minuten vom Film auch. Mhm. Also dass er mich dann in den Arm genommen hat und nein. Ja. Da, ja. Im Kino? Ja, im Kino. Beim ersten Mal? Ja. Susanne. Ja. Wie war das denn möglich? Du kanntest ja diesen jungen Mann gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Also er war so sympathisch und die Harmonie, die hat auch so richtig gestimmt und war alles super toll. Jetzt nochmal, neben euch, hinter euch war nichts. Nein, war nichts. Da war nichts, ne? Da waren halt nur unten und die konnten uns absolut nicht sehen, weil wir uns hinten in die Ecke verzogen haben, ja, in die dunkelste Ecke. Ja, dann hat er mich in den Arm genommen, geküsst und... Beim ersten Mal Kino und beim ersten Mal gleich Sex im Kino. Ja. Das ist ja unglaublich. Was habt ihr denn da, wie habt ihr es denn da getrieben im Kino? Ja, er hat mich in den Arm genommen, geküsst und ja, dann sind wir irgendwie auf dem Boden gelandet. Auf dem Boden im Kino? Ja. Also Sex mit allem drum und dran? Ja, genau. Stell dir mal vor, der wäre der Eisverkäufer vorbeigekommen oder so. Ja, der Kick ist halt dabei, ne? Und das war wirklich während des ganzen Films oder wart ihr wenigstens ein bisschen früher fertig, dass ihr den Schluss des Films noch mitbekommen habt? Nö. Also richtig bis zum Ende? Ja. Diesen Sex hättest du dir vorher nie so vorgestellt, dass du mal sowas machen würdest. Nee, ich habe auch erst gar nicht daran gedacht, dass ich mit dem Jungen halt Sex hatte. Ja, klar. Wie ist es denn heute, das Verhältnis? Ja, wir haben noch telefonischen Kontakt. Geht ihr denn ab und zu ins Kino nochmal? Ja, ne, das war ja erst letzten Dienstag. Ach, das war erst letzten Dienstag? Ah. Letzte Woche. Ah. Und dann auch noch den Film umgeküsst. Umgeküsst, ja. Ja. Glaubst du denn, dass sich daraus jetzt irgendwas entwickeln könnte? Ja, ich weiß nicht, wir telefonieren noch freundschaftlich, aber Beziehungen bis jetzt noch nicht. Mhm, warum nicht? Und ein neues Treffen wissen wir auch noch nicht, ob wir das nochmal machen und wenn, dann wo und wann. Also du bist da schon ein bisschen vorsichtig jetzt, ne? Oder? Ja, was heißt vorsichtig? Ich musste erstmal, abends sind wir halt noch auf der Promenade gewesen, haben noch Kaffee getrunken und haben noch so über Gott und die Welt geredet. Und ja. Hat dir das denn gefallen, was da im Kino abgegangen ist? Ja, war lustig. Das war lustig. War mal was anderes. Also du wärst dem gar nicht so abgeneigt, dem gegenüber das vielleicht nochmal zu machen? Nö. Nee. Also, Sex im Kino, während der Film lief ungeküsst. Genau. Das war Susanne, ich danke für deinen Anruf. Bitteschön. Tschüss. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, das Thema heute Nacht heißt, diesen Sex oder diese Sexpraktik hätte ich mir niemals vorher zugetraut. Habt ihr in eurem Leben schon mal was gemacht, von dem ihr vorher gesagt habt, no way, niemals, ist nicht mein Ding, mache ich nicht, so bin ich nicht gestrickt oder für solche Dinge bin ich überhaupt nicht zu haben. Und dann habt ihr es doch gemacht, vielleicht etwas ganz Ungewöhnliches, Abgefahrenes und entweder hat es euch gut gefallen oder es hat euch überhaupt nicht gefallen, kann ja auch sein. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, dass die Telefonnummer 0800 5678 111 kostenfrei und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt erzählt uns Sebastian etwas und Sebastian ist 21 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen. Morgen. Ja, Sebastian. Ja, folgendes, also ist gar nicht so lange her, ein halbes Jahr ungefähr. Da bin ich im Urlaub gefahren mit meinen zwei Kollegen in die Domrep. Dominikanische Republik. Richtig. Und also ich muss dazu sagen, ich bin eher so ein Typ, so mehr so Kuschel und mehr so Sex, nur mit einer Frau, die man liebt. Und ich war 21 zu dem Zeitpunkt, war noch Jungfrau, also habe noch nicht mit einer Frau geschlafen. Und Richtung Ende des Urlaubs habe ich dann tatsächlich doch noch eine Frau kennengelernt. Also vorher hattest du aber schon irgendwie so erotischen Kontakt mit der Frau, wenn du sagst Kuscheln, so, das gab's schon. Ja, sowas schon, aber ich sag mal, feste Freundin oder sowas hatte ich vorher auch noch nicht. Also noch keinen richtigen Geschlechtsverkehr vollzogen? Nein. Nein. Gut. Und ja, vorletzten Abend, meine ich, war das, habe ich eine Frau noch kennengelernt in der Diskothek. Sie hat mich angesprochen. Wir haben dann da ein bisschen rumgetanzt und ja, so nach 3 Stunden ungefähr meinte sie dann irgendwie, sollen wir noch spazieren gehen. Ja, wir sind prompt mitgegangen. Und ja, dann haben wir uns quasi Richtung Strand verlaufen. Ja, und da ist sie über mich hergefallen. Sie ist über dich am Strand hergefallen? Richtig. Über dich, der du Jungfrau warst? Zu dem Zeitpunkt. Aber das wusste sie ja wahrscheinlich nicht. Nö, wusste sie nicht. Sie hat mich auch älter geschätzt. Also sie kam aus der Schweiz. Fast 23 oder 22. Ja, nee, ich bin eigentlich gerade 21 geworden. Ja, und sie hat dich 23 geschätzt. Ja, 24. Ja. Sie kam aus der Schweiz, also auch eine Touristin? Ja, auch eine Touristin. Sie war auch in der Anlage. Die ist wohl auch erst vor 1-2 Tagen angekommen. Ja. Und wollte gleich mal richtig loslegen. Ja, so sieht's aus. Ja, und ich meine, das war für mich natürlich, ich, der noch nie zuvor Sex mit einer Frau gehabt hat, da kommt dann auf einmal so, 29 war die übrigens, also 8 Jahre älter. Ja, erfahrene Frau. Ja, sehr erfahren, so wie ich das einschätzen kann. Die hat den kleinen Sebastian dann am Strand richtig verführt, ne? Ja, das ist richtig. Knallhart? Ja, und ich brauchte auch gar nicht, ich brauchte irgendwie gar nicht viel machen. Ich meine, das hätte ich, glaube ich, auch gar nicht gekonnt. Ich war so perplex. Also du lagst platt auf dem Strand? Ja, mit dem Rücken auf dem Sand und die Frau hat alles gemacht, was man tun muss. Ja, richtig, auf der Liege. Wir hatten eine komfortable Liege. Ja. Und ich meine, erst lag ich unten, ja, dann lag sie unten, dann sind wir schon noch ins im Wasser gegangen, also nachdem wir fertig waren, das war halbe, dreiviertel Stunde sowas, und im Wasser selber. Nochmal. Ja, da bin ich dann nochmal richtig scharf geworden. Da bist du scharf geworden, auf den Geschmack gekommen. Ja, so, und dann im Wasser nochmal. Dir hat's aber richtig gut gefallen. Ja, aber richtig gut. Ja. Würde ich sagen, also das hätte ich mir vorher auch nicht zugetraut, weil wie gesagt, eine Frau, ich muss eine Frau kennen, lieben und... Ja, deshalb passt es zu unserem Thema, ne? So hast du es ja auch eingeleitet. Das Thema heißt ja, diesen Sex hätte ich mir nicht vorstellen können. Wahrscheinlich hättest du dir nicht vorstellen können, dass dein erster richtiger, harter Sex oder richtiger Sex auf diese Art und Weise passiert, sondern vielleicht eher mit einer Beziehung und große Liebe und sowas. Ja, richtig. Jetzt ist der Kontakt ganz abgebrochen zu dieser Frau aus der Schweiz? Ja, ja, ganz. Also wir haben uns am nächsten Tag eigentlich schon auch gar nicht mehr gesehen. Also das war, ich sag mal, ein klassischer One-Night-Stand. Ja. Man hat sich 3 Stunden zuvor kennengelernt, man hat dann 1,5 Stunden Spaß miteinander gehabt und dann getrennte Wege wieder. Und du bist im 7. Himmel dann zurückgeschwebt nach Deutschland irgendwann? Ja, das kann man sagen. Also wirklich war, also ich träume davon heute noch. Nur ist ja einige Zeit vergangen seit diesem Urlaub. Ja. Du sagst, du bist auf den Geschmack gekommen. Wie viele Frauen hast du denn schon flachgelegt seitdem? Hier? Ja, eigentlich keine. Noch keine? Nee. Dann wird's aber Zeit, oder? Ja, wäre eigentlich nicht schlecht, aber ich bin jetzt auch nicht so der Draufgänger. Ja, muss ja auch nicht sein. Oder ich mein, immer, wenn also, sich die Gelegenheit bietet, aber... Eigentlich ein schönes Erlebnis, so fürs erste Mal, ne? Fürs erste richtige Mal. Ja, ich nehme an, das lag auch hauptsächlich daran, dass die Frau schon so erfahren war und dass ich da gar nicht... Ich glaube, wenn ich irgendwie mit einer 20-Jährigen oder 21-Jährigen auch zusammen gewesen wäre, das wäre ganz anders aufgegangen. Also immer, wenn du jetzt irgendwo im Fernsehen, im Radio oder weiß ich, irgendwo Dominikanische Republik hörst, läuft bei dir ein ganz spezieller Film ab, ne? Ja. Wahrscheinlich bis ins hohe Alter. So eine ganz bestimmte, ja, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ja. Vor allem das erste Mal sowieso. Ja. Und dann direkt noch so schön, weil ich habe ja auch von einigen gehört, das erste Mal war nicht so toll. Mhm. Und das ist schief gegangen und das hatte ich ja alles gar nicht. Das lief perfekt, kann man sagen. Wunderbar, kann man nur gratulieren. Und ich wünsche dir schöne neue Affären demnächst oder eine schöne große Liebe sogar. Ja, danke schön. Schön bei Sebastian. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Tina und Tina ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Oh, das ist aber jetzt komisch. Ich habe den Fernseher ganz leise. Bitte ganz leise, sonst geht's nicht. Und du bist jetzt noch leiser geworden als eben gerade, aber ist nicht schlimm. Nee, wir werden uns gut verstehen, glaube ich. Okay, ja? Also ich hatte letztes Jahr eine Frau, genauso alt wie ich. Ich war ihre erste und wir hatten 5 tolle Wochen im Sommer und hatten auch super tollen Sex und war auch alles ganz romantisch und wir waren verliebt und es war wunderschön. Mhm. Und naja, irgendeinen Abend sagte sie dann mal, sie möchte gerne meinen goldenen Saft an ihrem Körper spüren, also meinen Urin. Mhm. Und hat sie es so romantisch auch ausgedrückt? Ja, ja, sicher schon. Ja, also sie hat die Neigung, hat sie mir auch von erzählt, hat auch mal einen Ex-Freund bei ihr gemacht und sie findet das halt unheimlich toll, diesen warmen Körpersaft am Körper auch bei sich zu spüren. Mhm. Ja, und ich konnte es halt nicht. Wir standen in der Dusche und standen und ich musste pipi, aber das war eine Sperre. Ach, sie hat das während ihr zusammen geduscht habt, hat sie das zu dir gesagt? Ja, und normalerweise, wenn man ja den Wasserhahn aufdreht, dann kommt ja automatisch, kann man ja dann urinieren. Genau, ja. Aber ich hatte irgendwo so eine Sperre in mir, dass sie halt dann irgendwann gesagt hat, so, ich habe noch eine Dose Radler im Kühlschrank und weil Bier ja treibt, ich trinke halt nur Radler, ich trinke kein normales Bier. Und das trinkst du jetzt, hat sie zu mir gesagt. Mhm. Es war halt auch mehr so lustig. Also es war nicht irgendwie Zwang oder so, es war auch witzig. Mhm. Naja, und irgendwann hat es dann halt auch geklappt und das hat sie so erregt und das war echt fantastisch. Hat dich das denn auch wieder dann zurückerregt, dass sie so erregt war dadurch? Ja, das schon. Aber wie gesagt, es hat eine gute halbe Stunde gedauert, bis ich mich dann komplett überwunden hatte, das auch wirklich zu tun. Achso, es ist dann doch an demselben Tag noch passiert. Es ist noch passiert. Nachdem du Radler getrunken hast, dann seid ihr nochmal unter die Dusche gegangen. Sozusagen, ja. Das war dann ja doch offensichtlich eine Überwindung für dich, wenn da so eine Blockade war. Das ne? stimmt, das war, obwohl ich eigentlich für alles offen bin, ich bin also da irgendwie nicht prüde oder so, ich mache eigentlich viel mit, ich bin also auch bi-veranlagt, habe auch schon mit Männern geschlafen, aber das war doch, also... Gab es auch dann das umgekehrte Spiel? Nee, das nicht. Leider nicht. Das nicht. Hätte dich das denn auch interessiert oder sollte es dann doch so weit nicht gehen? Kann ich so nicht sagen. Kann ich so nicht sagen. Also wenn die Situation gewesen wäre, hätte ich es bestimmt auch genutzt. Als es dann passiert ist, ne? Als du es dann tun konntest, war dann am Anfang doch eher so ein bisschen Ekel dabei und Unsicherheit oder war das sehr schnell aufgebrochen? Eher Unsicherheit, Ekel nicht. Ekel nicht. Weil ich sehe Urin also auch als Körpersaft, der auch Positives bringt. Viele trinken ihn als Arzneimittel, ja, ne? Als Heilmittel. Ne? Also ich habe immer so Probleme mit den Knien, ich tupfe das dann manchmal drauf, wenn es ganz schlimm ist. Und das hilft, also getrunken habe ich es noch nicht. Ja. Aber ich habe mal so mit dem Finger getunkt und mal probiert und es schmeckt halt salzig. Mhm. Ne? Ja. Aber wenn ich wirklich sehr krank wäre, konnte ich mir auch vorstellen, das zu trinken, wenn es nicht anders geht. Machen ganz viele Leute. Ja. Habe ich hier auch schon gehört. Ja. Auf jeden Fall war es schon eine tolle Erfahrung. Ja. Könnte ich mir vorstellen, es wieder zu tun. Auch wenn es sehr lange gedauert hat, bis ich mich dann doch dazu überwunden habe. Mhm. Aber ich konnte mir vorstellen, es wieder zu tun. Aber dafür müsste ich auch verliebt sein. Muss man, ne? Glaube ich auch. Also wenn man, zumindest wenn man mit dem Thema nicht so befasst ist. Wenn, dann funktioniert das natürlich nur mit einer Person, die man sehr gerne hat. Auf jeden Aber Fall. Das war auf jeden Fall auch so ein Ding, was du dir vorher gar nicht hättest vorstellen können. Oder niemals. Was du dir nicht zugetraut hättest. Niemals, ne? Niemals. Also auch perfekt passend in unsere Sendung. Die Geschichte. Dankeschön. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Solltet ihr gerade zugeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt, diesen Sex hätte ich mir nicht zugetraut. oder diesen Sex hätte ich mir für mich nie vorstellen können. Gab es so etwas in eurem Leben, dass ihr mal etwas gemacht habt oder vielleicht auch verführt worden seid zu einer sexuellen Aktion, zu einer sexuellen Praktik, die für euch vorher vollkommen tabu war, vor der ihr euch vielleicht sogar geekelt habt und ihr habt es dann gemacht, entweder hat es euch gefallen oder es hat euch überhaupt nicht gefallen. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Werner ist dran und Werner ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Dorian. Ja, was ist bei dir passiert? Ja, bei mir ist das vor 4 Jahren passiert. Und zwar habe ich meine Frau, gleiche Situation. Was hast du denn vor? Erwischt. Erwischt. Wie sie fremdgegangen ist, zu Hause. Also du hast sie ertappt quasi. Ich kam nach Hause und standesgemäß, ich hatte meine Hose versaut und wollte mich umziehen. Mhm. Und hab sie also dann, hab's gehört, wir haben so einen Kachelofen, da kann man so durchschauen ins andere Zimmer. Mhm. Und hab also da gesehen, wie sie mit jemand Geschlechts gehörte. Mhm. Und da so bei mir, also ich wurde nicht böse oder irgendwas, sondern ich war also sofort erregt. Ach. Als ich das sah, mir hat richtig durch das ganze Körper durchzuckt, ne, und ich hab also da zugeschaut. Du hast zugeschaut? Wie lange warst du zu dem Zeitpunkt verheiratet mit deiner Frau? Zu dem Zeitpunkt waren wir 4 Jahre zusammen. 4 Jahre. Und vorher war sowas nie passiert? Nee. Also dann hast du heimlich erstmal zugeschaut? Ich habe heimlich zugeschaut. Durch diesen Kachelofen durch, oder wie man... Ja, richtig, ja. Das sind so, der Kachelofen geht in 3 Räume, ne, mitten in der Wohnung. Mhm. Und da kann man so durchschauen, ne, wenn die nicht Gesellen aufnehmen. Ja, also spontan auf keinen Fall Zorn, Wut, so nee, wie wir alle, glaube ich, reagieren. Es war sofort irgendwie eine Lust da. Ne, so. Wie lange hast du zugeschaut? Bis die fertig waren. Ich kann die Zeit nicht mehr sagen. Was hast du während... 20 Minuten. Hm? Was hast du währenddessen gemacht? Dann habe ich mich zurückgezogen und habe gewartet, bis der ging. Hm? Und dann bin ich rein und habe sie fast, mehr oder weniger fast vergewaltigt. Ne? Hm. Weil ich also so erregt war. Das habe ich so erregt. Ne? Du hast also während du zugeschaut hast, nicht onaniert? Ich habe es gemacht, ja. Das auch? Hm? Ja. Dennoch warst du so erregt nach wie vor? Ja, und ich habe also, sie hat sich also total gewundert, ne, was erst los war. Ich habe sie dann hinterher gesagt. Ne? Hm. War natürlich ein bisschen komisch dann und haben dann länger darüber geredet. Ne? Also der Typ war verschwunden, ja. Der war raus dann und sei froh, dass die nicht noch lange Kaffee getrunken haben oder irgend sowas gemacht richtig, haben. Ja, genau, ja. Und dann hast du deine Frau vernascht. Ja. Ja, und als du das dann deiner Frau erzählt hast hinterher, wie hat die denn darauf reagiert? Am ersten Moment war es natürlich, war natürlich ein komisches Gefühl. Ich hatte eigentlich war es also sie die Schuldige, sie hat ja, sie ist ja fremdgegangen, ne? Und ich habe es trotzdem irgendwie genossen, also es war, ich kann das nicht mehr so genau sagen, wie das war. Ne? Was hat dich denn daran so erregt, deine Frau mit einem fremden Mann im Bett zu sehen? Ich kann es nicht sagen, ich habe das gesehen, es war so ein richtiger Zug. Ne? Mhm. So. War das ein fremder Mann oder kanntest du den vom Sehen? Ich kannte den nicht mehr. Kannst du den nicht? Mhm. Das war so ein richtiger Zug. Ne? Mhm. Also nicht für dich erklärbar, was da abgegangen ist in dir? Mhm. Inzwischen nach wie vor noch so. Ne? Wie ist es nach wie vor? Spielen die Situation immer wieder durch. Ne? Wie, der Typ kommt dann zu deiner Frau? Nee, immer wieder andere, ne? Ehrlich? Ja. Also deine Frau geht mit deiner Erlaubnis quasi regelmäßig fremd. Richtig, ja. Sie lockt Männer in die Wohnung. Genau. Du stehst hinterm Kachelofen und onanierst. Richtig. Oder auch nicht. Und lässt dich scharf machen. Ja. Um dann hinterher mit deiner Frau besonders viel Spaß zu haben. Richtig, genau. Ja. Das ist ja abgefahren. Das habe ich ja wirklich auch noch nie gehört, sowas. Ja. Und machen wir also mindestens einmal die Woche, ne? Ja. Einmal die Woche? Woher kriegt sie denn so viele Männer? Wir gehen meistens Diskotheken und so weiter, ich gehe dann meistens mit. Ne? Ja. Und sie geht dann getrennt hin. Wir haben 2 eigene Autos, jeder hat sein eigenes Auto, wir fahren getrennt hin. Mhm. Und dann sucht sie sich einen raus und mit Augenkontakt zeige ich dann, okay, der gefällt mir. Achso, der muss dir auch gefallen irgendwie ein bisschen. Ja, das muss nicht, aber es kommt das nachher hingegen. Ne? Mhm. Und das befremdet deine Frau nicht doch ein wenig vielleicht, dass du... Ja, anfangs hat sie schon befremdet, aber in der Zwischenzeit eigentlich... Ich meine, ihr und euer Sexualleben, ihr habt dann davon ja auch was, ne? Ja, also wir haben auch schon versucht, dass wir es so machen, dass ich dabei bin, ne? Wie wir auch machen, dass Paare sich halt einen Mann holen oder so. Ich wollte gerade schon sagen, gab es denn niemals so das brutzelnde Gefühl für dich, dass du dann nicht nur hinterm Kachelofen stehst, sondern auch dazu zu den beiden gehst und mitmachst? Das haben wir schon gemacht, aber das war für mich nicht das, wie wenn ich heimlich zuschaue. Mhm. Also die Situation, dass der Mann nicht weiß, dass ich zuschaue, das ist es wahrscheinlich, ne? Ja, du bist ein Spanner, ne? Und dadurch kriegst du dann, oder ein Voyeur, und du kriegst dadurch noch so einen besonderen Kick da daraus, ne? Das hättest du dir vorher nie vorstellen können. Nee, also ich hätte, ich hätte, ich, wenn mir gesagt hätte, dass meine Frau fremd geht, dann wäre ich wahrscheinlich wutentbrannt worden. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Und wenn dir dann noch jemand gesagt hätte, deine Frau geht fremd, du guckst zu und findest das noch geil, hättest du gesagt, du spinnst, oder? Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, wahrscheinlich. Jetzt passiert das so oft. Soll das denn jetzt eher die nächste Zeit so endlos weitergehen? Also momentan ist es so, dass es uns beiden gefällt. Mhm. Also ich sehe nicht rein, warum wir es dann nicht mehr machen. Mhm. Also wir passen auf, sie nimmt, also die Männer müssen sich schützen für Strafen. Mhm. Da legt es Wert auf und... Und deine Frau muss das dann ja auch mal so lancieren alles, dass die auch schnell abhauen danach, ne? Ja. Damit du dann auch ran kannst, ne? Ja, da gibt es halt schon Möglichkeiten, ne? Ja. Gab es denn auch schon mal die Idee, das genau andersrum zu machen, dass du eine Frau abschleppst und deine Frau heimlich zuguckt? Nee, eigentlich nicht, ne? Will sie nicht? Nee, mich interessiert das eigentlich nicht. Also das kann ich mir jetzt wieder nicht vorstellen. Du bist jetzt 35 Jahre alt. Früher, also ganz früher, auch nie irgendwie ähnliche Anwandlungen, dass du vielleicht so beim Zugucken, wenn du heimlich jemanden beobachtet hast, dass sich das dann schon irgendwie so antörnt. Erinnerst du dich da vielleicht an irgendwelche Vorkommnisse? Ja gut, ich kann mich erinnern, als Pubertierter, dass ich meiner Schwester mal mehr oder weniger mal zugesehen habe. Mhm. Mehr zugehört eigentlich, ne? Mhm. Wir hatten im elterlichen Hauszimmer, unser Zimmer war nebeneinander. Mhm. Und ja, da hatte ich mal ein bisschen was mitgekriegt. Mhm. Aber da muss ich sagen, da war ich 13 oder so, da wusste ich da zu dieser Zeit noch nicht, dass es zwei Geschlechter gibt. Ja, klar. Relativ spät. Wahrscheinlich sind da so die Grundlagen gelegt worden. Vielleicht, ja. Kann sein, ne? Ja, also ihr wisst ja Bescheid. Gut, für denjenigen, der da jetzt als Dritter in der Zukunft, für den ist das ja nicht so schön, aber er merkt ja nichts davon. Ja, merkt nichts davon. Ja. Die haben bis jetzt alle immer schon liegen gehabt und ihren Spaß. Ne? Sind die denn... Komm mal, mehrmals und so. Ah, ja, wollte ich fragen. Sind das immer... Es gibt ja Leute, die mehrfach auftauchen. Kommen wir so, ja. Also wir haben also auch schon Leute, die mich dann fürs nicht wissen, dass ich der Mann von ihr bin. Mhm. Und dann, wenn die auf der Straße mir begegnen, dann meistens so ein leichtes Grinsen haben. Also Mensch, wenn du wüsstest, dann denke ich immer, wenn du wüsstest. Ja, sehr lustig, ja, sehr lustig, ja. Ja, das ist manchmal auch ganz nette Situation immer. Ne? Ja. Also selbst da ist mir das schon passiert, wenn ich also einen auf der Straße begegnet bin, der mit meiner Frau schon zusammen war, ja, dass ich nur dadurch, dass ich den gesehen habe, ja, wenn ich gewusst habe, der war mit meiner Frau schon im Bett, ja, erregt wurde. Das ist ja irre, auf der Straße. Ja. Ja. Du musst aber auch aufpassen, dass dich da mal keiner bei erwischt. Das könnte vielleicht auch üble Folgen mal haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Aber der Kachelofen ist sicher, da kommen die gar nicht drauf, dass man da durchgucken kann. Ja, normal jetzt, ne? Das sind halt so Jalousien dazwischen, ne? Ja, ja, ja. Wo halt die Wärme rauskommt, ne? Schöne Geschichte. Ja. Schöne Geschichte, dankeschön, Werner. Alles klar. Ja, tschüss. 22 Jahre alt, Klaus. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, Klaus, was hast du uns denn Schönes zu erzählen? Ja. Oder auch nicht Schönes, ich weiß nicht. Bitte? Oder vielleicht auch nicht Schönes, ich weiß es nicht. Erzähl mal. Ja, also eigentlich eher nicht so schön. Nicht so schön? Welchen Sex hättest du dir denn nicht zugetraut? Also es war Analsex. Mhm. Und also es war eigentlich so, also es hat sich ergeben während des Sex. Mhm. Und ich war irgendwie total, also irgendwie in dem Moment war ich total scharf darauf. Mhm. Aber... Also wir reden jetzt über schwulen Sex? Nee, ich hatte eine Freundin. Eine Freundin, mhm. Ja, und also währenddessen habe ich sie dann, also ich war dann auch so dran, so mit meiner Hand immer mehr so an ihrem Hintern, mhm, also so zu streicheln, und ich glaube, mir hat es auch gefallen. Mhm. Und dann, habe ich halt sie gefragt. Mhm. Also darf ich mal? Soll ich mal? Ja, von ihm. Auch hier. Also es war schon ziemlich deutlich. Ja. Und auch sehr direkt. Und hat sie direkt gesagt ja oder war sie zurückhaltend? Sie hat nicht ja gesagt. Also, was hat sie denn gesagt? Sie hat gar nichts gesagt. Also sie hat wohl so ein bisschen geschmunzelt, aber hat mich nicht ausgelacht oder so. Aber dieses Schmunzeln hat dich animiert, es zu tun. Ich habe in dem Moment dann erstmal gar nichts getan, sondern mhm, sie hat sich dann wieder an mich angekuschelt und mhm, ja, und dann haben wir es einfach gemacht. Also sie hat mich dann also quasi dann so nonverbal aufgefordert. Mhm. So, dann habt ihr es gemacht. Das heißt, du hast es gemacht. Wie war's? In dem Moment schön. In dem Moment schön? Hinterher nicht mehr? Also hinterher fand ich es wirklich abartig. Abartig? Ja. Warum? Also es war deswegen abartig, also weil, also ich war, also ich habe sie so geliebt, also es war, also es hört jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich habe sie wirklich, also ich war lange mit ihr, also mit ihr, mit ihr zusammen, und ich habe sie wirklich sehr geliebt und also das Ding war halt irgendwie, ich habe irgendwie gedacht so, ja, ich weiß nicht. Na, jetzt aber raus mit der Sprache, warum war es abartig? Also es passt irgendwie nicht so da rein, so in unserem Sex. Achso, ich dachte, er passte nicht so richtig rein. Ja, also vor allem, weil es mich auch so angetört hat, weil ich auch total schnell gekommen bin. Ja. Aber immer, ich verstehe immer nicht, dass du, also ich meine, abartig ist ja nur eine krasse Kategorie, ne? Mhm. Du sagst am Anfang was schön und dann war es abartig. Warum? Nochmal ganz konkret, warum war es abartig? Also wir haben es auch nur einmal gemacht, also hinterher wollte ich es auch nicht mehr. Also nicht mit dieser Frau. Also das Ding, also ich meine, das Ding an der Geschichte ist eigentlich auch so, ich habe ja vorher auch schon mit einem Kollegen geredet, also ich würde es eigentlich mit einer anderen Frau, also wenn sie von Anfang an darauf auch so, also wenn sie es auch wollen würde, also dann würde ich es schon tun und wenn sie mir Gefallen daran finden würde, also ich habe... Klaus, aber ich muss jetzt nochmal ein bisschen penetrant fragen. Ich war auch ein bisschen jung. Ja, warum abartig? Warum dieser Gefühlsumschwung, am Anfang schön, hinterher abartig? Also ich konnte es zu dem Zeitpunkt irgendwie, also ich konnte es zu der Zeit irgendwie nicht so richtig... Hast du dich geekelt? Ja, im Nachhinein voll. Warum? Ganz komisch, weiß ich nicht. Also ich habe auch Kollegen, also das ist auch Thema. Also irgendwie, also da wird offen geredet halt. Also wir reden offen über Sex. Mhm. Und aber irgendwie war das bei mir nie so das Ding. Und warum geekelt? Ich weiß nicht, irgendwie vielleicht habe ich mich auch so ein bisschen beeinflussen lassen. Ich habe keine Ahnung. Von den Kollegen? Ja, ich war 18 Jahre alt. Na gut, aber du hast dir direkt danach das so empfunden, so habe ich dich gerade verstanden. Noch während ihr im Bett lagt, vielleicht am anderen Morgen oder so, dass es abartig war. Ja, also am Anfang fand ich es einfach nur interessant. Ja, ist es vielleicht so und deshalb abartig, weil du das Gefühl hattest, dann mit einer Frau, die du sehr liebst, irgendwas Schmutziges getan zu haben, etwas sehr Vulgäres oder etwas sehr Animalisches? Ja. Dass das nicht zu dem Sex passt, den man eigentlich mit einer Person hat, die man liebt. Richtig. Was man so als Klischee verbreitet, das ist immer auch Unsinn, aber... Ja. Also aus der Ecke könnte es kommen, vielleicht dein Missbehagen. Ja, also vor allen Dingen, weil unser Sex immer sehr zärtlich war. Und da ging es dann schon, also da war es dann, also ich bin dann irgendwie auch, also zu dem Zeitpunkt bin ich auch irgendwie... Also ziemlich abgegangen, also ich fand es irgendwie total wahnsinnig. Also ich merke schon, du bist jetzt 22, damals warst du 18, seitdem ist es noch kein Mal mit einer anderen Frau auch passiert. Nee. Aber ich bin fast sicher, es wird wieder passieren. Ich höre nämlich daraus, bei aller Ambivalenz, dass du drauf stehst. Mhm. Stimmt das? Liege ich da richtig? Also die Abneigung habe ich nicht. Ja. Ja, dachte ich. Wie lange warst du mit der Frau noch zusammen, mit der du das gemacht hast? Danach noch ein Jahr. Noch ein Jahr, aber dann ist nie wieder was gelaufen mit dir. Nein. Also diesbezüglich nicht. Nein. Ja, Analsex mit einer Frau, davon hat Klaus erzählt. Das hat er sich vorher nicht vorstellen können, aber oder nicht, hätte sich das nicht zugetraut, aber es ist dann passiert. Mit Spaß und mit auch weniger Spaß, also so mit beiden Gefühlen. Ja, doch. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Was ich noch sagen wollte, Klaus. Also die Geschichte davor, ne? Also die fand ich, also die hat mich total vom Hocker gerissen. Irre, ne? Und ja, echt total der Wahnsinn. Könntest du dir sowas vorstellen, wenn du eine Freundin hättest, dass die mit einem anderen und du guckst zu? Also da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, glaube ich. Aber was ich echt noch sagen will, also deswegen gefällt mir deine Sendung so. Weil also ich meine solche Storys, also ich höre halt gerne solche Geschichten. Klaus, ich auch. Ich sitze jetzt seit 4,5 Jahren hier und bin immer wieder von Sorgen und begeistert auch, was es für Sachen gibt, die ich trotz fast 8000 Gespräche, die hier schon gelaufen sind, sowas habe ich auch noch nie gehört. Das gerade war auch wieder so ein Ding... Hab ich noch nie mitgekriegt. Und euch wird's sicher draußen an den Geräten genauso gehen. Ja, vielleicht. Klaus, alles Gute. Ja, wünsche ich dir Tschüss. Auch. Tschüss. Ciao. 1.29 Uhr und 15 Sekunden und jetzt machen wir Pause. We'll be right back. 31 und 43 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema: Diesen Sex hätte ich mir nie zugetraut. Gibt es diesen Satz in eurem Leben? Gibt es Sex, den ihr euch niemals hättet zugetraut und ihn dann doch gemacht habt? Und vielleicht auf den Geschmack gekommen seid oder vielleicht auch sehr enttäuscht worden seid. Telefonnummer 0800 567 8111, Faxnummer 0800 567 8110. Hinweis auf nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, ist hier Stefan Raab zu Gast. Eine Stunde und ihr könnt eine Stunde Stefan Raab befragen. Vielleicht auch nach dem Sex, den er sich nie zugetraut hat und dann doch gemacht hat. Mal sehen, ob er darauf antwortet. Also nächste Woche Freitag, Stefan Raab, eine ganze Stunde hier bei Domian zu Gast. Jetzt ist Sandy da und Sandy ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Ah, ja, Sandy, hi. Hi. Welchen Sex hättest du dir denn nie zugetraut und du hast ihn doch, doch gemacht? Ja, also es ist jetzt wohl ein bisschen komisch. Gehst du bitte ganz nah ans Telefon? Ja. Damit ich dich gut hören kann. Hörst du mich? Ja, sehr schön. Ja. Okay, also, ja, ich bin also seit 10 Jahren verheiratet und mein Mann schläft seit ungefähr 6 Jahren mit mir nicht mehr. Seit 6 Jahren nicht mehr? Ja. Das ist aber heftig. Ja. Mhm. Erzähl mal weiter. Also, ich kann jetzt ein Beispiel bringen von vorgestern. Da hat er gebadet. Ich bin zu ihm in die Badewanne gestiegen. Und da kam ein Hund von uns ins Bad rein. Da fing er einfach nur das Lachen an. Und also die ganze Erotik war dahin. Also du hast versucht, ihn so ein bisschen zu verführen? Ja. Aber nachdem nun 6 Jahre nichts passiert ist, würde ich gar nicht mehr mit dem in die Badewanne steigen. Ja gut, man versucht es doch mal wieder. Da kam der Hund rein und hat gelacht. Er hat gelacht, ja. Mhm. Und also, ja, aber den Sex, den ich mir nicht vorstellen konnte, das war eben letztes Jahr zu Fasching. Da war ich unterwegs und habe Leute kennengelernt, ein Pärchen. Mhm. Und ja, dann hat sich da eben diese Dreierbeziehung, also diesen Dreier-Sex ergeben. Mhm. Also es ist sehr schwer für mich, darüber zu reden. Weil das war dieses Jahr? Ja, genau. Februar. Ja. Das ist so entstanden aus so einer schönen Feieratmosphäre, ein bisschen Alkohol war im Spiel. Mhm. Mhm. Weiß dein Mann das? Nein. Mhm. Nein. Es ist schwer für dich, darüber zu reden. Aber ja, sehr schwer, ja. Warum eigentlich? Weil ich mir eigentlich überhaupt noch, ich komme überhaupt nicht mehr als Frau vor. Warum? Also nur weil du dieses Erlebnis mit dem Pärchen hattest? Nein, weil mein Mann mich überhaupt nicht mehr als Frau sieht. Ja, das kann ich gut verstehen. Aber ich habe gerade das so aufgefasst, dass du nicht gut darüber reden kannst, dass du mit diesem Pärchen weggegangen bist. Nein, das kann ich niemals. Das kann ich hier in meiner Umgebung überhaupt nicht tun. Mhm. Aber war doch für dich eigentlich ein schönes Erlebnis, oder nicht? Es war ein sehr erotisches und ein geiles Erlebnis, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Wieso erzählst du das deinem Mann nicht? Weil er sofort ausrasten würde. Mhm. Aber du rastest nicht aus, dass er dich 6 Jahre völlig links liegen lässt. Er schiebt mir die Schuld in die Schuhe, ja. Er sagt zu mir, ich wär's. Und wie begründet er das? Naja, einmal bin ich nicht erotisch genug, wenn er nach Hause kommt, mal vielleicht die Wohnung nicht ordnungsgemäß. Mhm, davon macht er das abhängig. Ja. Mhm. Verletzt dich das nicht unglaublich? Wahnsinn. Das glaube ich, ja. Wahnsinn. Mhm. Dann ist es irgendwo so, ja, dass er sagt, beruflich ist er vielleicht auch, ich kann das auch akzeptieren, ja, wenn jemand sagt, okay, ich bin im Augenblick beruflich, aber keine 4, 5, 6 Jahre, niemals. Mhm. Mhm. Sandy, ich würde gerne nochmal auf das Erlebnis Karneval zurückkommen. Mhm. Hattest du dann danach oder vielleicht währenddessen auch schon ein schlechtes Gewissen? Nein, in dem Augenblick nicht. Da war ich sogar diejenige, die ihm den Anstoß gegeben hat. Mhm. Denn es war wirklich so, ich habe die Leute kennengelernt und ich sollte eigentlich wirklich nur zum Schlafen mit nach Hause gehen. Du hast den, die Initiative quasi ergriffen. Ja, ich war dann irgendwo so diejenige, die, das war dann, da hat das Bad offen gestanden und habe ich die Badewanne eingestellt und habe da die Leute in die Badewanne geschubst und irgendwie ging das dann los. Mhm. War das für, habt ihr beiden Frauen auch viel sexuell miteinander gemacht? Ja, auch. War das für dich auch das erste Mal, dass du mit einer Frau an sich und das war durchaus in Ordnung und schön für dich? Es war okay, aber im Nachhinein, ich wollte die Frau eigentlich nicht mehr sehen, aber ich würde sie gern noch mal sehen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie sexuell von ihr total, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Mhm. Einfach nur, um die Leute wieder zu sehen. Und die hast du nicht wieder gesehen danach? Ja, er hat sich dann immer wieder bei mir gemeldet, ja. Und du bist aber nicht der Verlockung erlegen gewesen, dort noch mal hinzugehen und das vielleicht noch mal zu wiederholen? Nein, weil ich mich irgendwo schon schäme dafür, weil ich bin verheiratet und... Pass mal auf, Cindy, wenn ich das höre, was du mir gerade erzählt hast, 10 Jahre verheiratet und seit 6 Jahren läuft im Bett gar nichts mehr und dein Mann das so dämlich begründet und so selbstherrlich begründet, hast du alle Rechte dieser Welt, solche Sachen zu machen. Du brauchst... Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Wie? Das ist nicht dein Ernst. Das ist sehr wohl mein Ernst, finde ich. Dir das Recht hast du und du musst auch kein schlechtes Gewissen haben. Ich finde es so schlecht, wie dein Mann dich behandelt. Und ich möchte nicht weiter jetzt noch dahinter gucken, was da an Leid, oder ich erahne das, was das für ein Seelenleid für dich bedeutet, so zu leben. Und du bist immer gerade erst 34 Jahre alt. Ich gönne das eigentlich deinem Mann, dass er das erfährt, um mal vielleicht ein bisschen wachgerüttelt zu werden, dass er dich so vernachlässigt. Und wenn du Arme jetzt auch noch anfängst, ihn immer wieder zu verführen zu wollen mit der Badewanne, diese Geschichte. Nach 6 Jahren Desinteresse. Mensch. Sandy, wie lange willst du dich denn noch demütigen lassen? Du hast doch auch noch deine Bedürfnisse und deine Sehnsüchte. Das sage ich mir auch die ganze Zeit. Ich sage immer wieder, ich habe meine Bedürfnisse, ich möchte gerne ein sexuelles, erotisches Leben führen. Aber er nimmt dich doch überhaupt nicht ernst. Nein, er braucht das anscheinend. Wie lebt er denn seine Sexualität? Jetzt beantwort du mir bitte eine Frage. Ja? Gibt es Männer, die einfach so sind, wie ich es jetzt beschrieben habe, die einfach sagen, brauche ich nicht. Ich brauche es nicht. Also ich glaube es eigentlich, wie alt ist dein Mann? Der ist ein Jahr jünger als ich. Also ich glaube es eigentlich nicht. Und weißt du, was ich ganz toll finde? Und ich frage ihn ja immer, ich sage, also irgendwo musst du ja deine Bedürfnisse auch loswerden. Eben, ja. Und dann sagt er zu mir, er befriedigt sich selbst. Und dann sage ich, ja, was fühlst du dann, was denkst du dann? Und dann denke ich nur an dich. Ja, oh, der lügt dich voll, Sandy. Der von oben bis unten lügt er dich. Nein, er denkt nur an mich. Der denkt nie im Leben an dich. Doch. Nein. Er denkt nur an mich. Wenn. Und wenn ich zu ihm sage, das kann ich mir nicht vorstellen, denn du hast ja die Frau vor dir sitzen, du brauchst sie nur hinzukreisen. Ja. Du kannst ja hinlangen, du kannst ja alles, was du dir erträumst und denkst, fühlen. Und sagt er nein? Er denkt nur an mich. Ich glaube, der verarscht dich nach Strich und Faden. Ich glaube das. Vielleicht hat er ein anderes Verhältnis nebenher und du kriegst das überhaupt nicht mit. Es gibt 2 Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1 ist, dass er dich wirklich einfach nur ausnutzt und irgendwas anderes nebenher parallel laufen hat. Oder die 2. Möglichkeit ist, dass er wirklich irgendwie ein ganz großes Problem in sich trägt. Und mit seiner Sexualität auch etwas nicht stimmt. Das glaube ich sehr, sehr stark. Denn dann, pass auf. Darf ich dir jetzt was sagen, Domian? Sein Vater ist an einer sehr dubiosen Krankheit gestorben. Was ist das für eine Krankheit? Bitte? Was war das für eine Krankheit? Das brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Das kannst du dir denken. Das möchte ich jetzt wirklich nicht sagen. Du weißt, kannst du dir vorstellen, ja? Darf ich es aussprechen? Oder möchtest du das nicht? Du weißt es. Ich würde jetzt irgendwie raten. Dann sprich es aus. Syphilis? Nein. Ja, dann weiß ich nicht, was du meinst. AIDS? An AIDS ist dein Vater gestorben? Ja. Mhm. Und du hast die Vermutung, dass er auch infiziert ist? Mein Vater war schwul. Mhm. Und ich habe die Angst, dass er es auch ist. Mhm. Sandy, wenn eure... Könntest du dir denn vorstellen, dass er sich so weit zumindest dir öffnet, dass er bereit wäre, mit dir zu einer Eheberatung zu gehen? Waren wir. Und da ist auch nichts mehr rumgekommen? Ja, dass wir 1500 Mark bezahlt haben. Und das, das muss und weiter. Dass wir ein bisschen global gesprochen haben, ja, okay. Ja, es kann natürlich auch sein, dass er schwul ist. Es ist durchaus möglich. Dass er da wieder entweder da etwas nebenher laufen hat oder dass er sich nicht traut, das zu leben und wirklich Domian, nur onaniert. Bitte sag mir eins, ist das normal? Kann das wirklich sein, dass ein Mann mit 33 Jahren wirklich ohne Sex leben kann? Das gibt es schon alles, je nachdem, wie das begründet ist. Ich möchte dir Folgendes sagen, Sandy. Ich glaube, dass du viel, viel massiver und radikaler auftreten musst und ihm klar machen musst, dass es so nicht weitergeht. Wie denn? Indem du sagst, dass du ihn verlässt, wenn nicht eben. Weißt du, was er da sagt? Mhm. Dann geh. Ja, dann geh, Sandy. Dann geh. Dann geh. Pass auf, wir haben uns jetzt sehr lange unterhalten, aber ich habe das Gefühl, dass du gerne noch, dass es gut wäre, wenn du noch ein bisschen weiterreden würdest. Ja. Darf ich dir anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch ein wenig redest? Ja. Das ist die Petra. Mhm. Du legst bitte auf und die Petra ruft dich gleich zurück. Okay. Alles Gute. Ja, okay. Tschüss, dann. Sandy. Tschüss. Ciao. Jetzt ist es aber sehr ernst geworden noch. Bei unserem Thema, was vielleicht eigentlich nicht so ganz ernst ist. Diesen Sex hätte ich mir nicht zugetraut. So heißt das Thema nämlich. André, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi. Hi, André. Also, meine Freundin. Ja. Und ich, wir sind jetzt ungefähr so eineinhalb Jahre zusammen und wir haben halt Schwierigkeiten in der Beziehung gehabt und naja, dann haben wir halt nicht gewusst, was wir noch eigentlich machen sollten, sexuell und so. Und naja, dann hat sich die Lage eigentlich ein wenig verbessert und so und dann bin ich auf eine Idee gekommen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, was ich eigentlich auch nicht machen wollte. Ist Sex mit heißem Öl. Sex mit heißem Öl? Ja, genau. Das habe ich noch nie gehört. Und zwar, ja, was heißt heiß, ist es nicht, aber... Was denn, Speiseöl, Olivenöl? Ja, wir haben normales Olivenöl genommen. Ja. Und haben dann auch noch ein paar Tropfen so Duftöl, was es halt noch so im Handel gibt, da gibt es verschiedene Düfte. Und das Ganze dann auf dem Herd heiß gemacht, das ist so... auf der Haut, wie mehr so wie heißes Wachs sich anfühlt. Also schon sehr heiß, ne? Genau. Und dann haben wir das Problem gehabt, wenn wir jetzt, das wollten wir eigentlich nie machen, weil das Problem ist ja, das Öl ist ja überall dann in der Wohnung. Ja. Weil man sich ja den ganzen Körper damit eintreibt. Und ja, du musst mir das jetzt detailliert erzählen. Also dieses Töpfchen ist jetzt heiß gemacht worden mit dem Olivenöl. Und Duftstoff. Jetzt habt ihr dieses Töpfchen dann vom Herd genommen. Und was habt ihr dann genau damit euren ganzen Körper eingerieben? Ja, wir haben dann so eine Plane auf den Boden gelegt und dann haben wir unsere Körper, also mit dem Öl eingerieben. Die Leiber. Genau. Ja. Und haben dann miteinander Sex gehabt. Und ah, das war sehr hocherotisch und... Also es glitscht und glibbert alles, ne? Genau. Es riecht nach Olivenöl und nach Duftstoff. Ja, das Olivenöl. Und es flutscht alles nur umso besser, ne? Ja, das ist absolut... So stelle ich es mir jetzt vor, ich habe da noch überhaupt keine Erfahrung mit. Ja, das kann eigentlich jeder mal ausprobieren, weil das ist halt so eine Hemmung davor, weil man das eigentlich nicht machen kann. Warum muss das Olivenöl, warum muss das Olivenöl denn so heiß gemacht werden? Das ist doch auch, wenn es handwarm ist oder wenn es in der Wohnung steht, wenn es Wohnungstemperatur hat, geht das nicht auch? Ja, also es ist dann hat man denselben Effekt, als wenn man mit einer Katze mit heißem Wachs dann übt. Achso, es soll auch noch so ein bisschen wehtun, so ein klein bisschen. Ja, ein kleines bisschen, ja. Ja. Jetzt holtest du gerade aus und hast die Nachteile versucht zu erzählen, dass das in der ganzen Wohnung dann irgendwie sich verbreitet, das Öl, oder wie? Ja, also da hat man ja Hemmungen davor, dass dann der Teppich meinetwegen damit Öl eingesäut ist. Klar. Und deswegen haben wir ja die Idee gehabt, mit der Plan haben wir halt alles abgeklebt mit Plan und haben dann... Im Schlafzimmer? Ja, im Schlafzimmer. Auf dem Boden? Auf dem Boden, ja. Mhm. Also es ist optimal. Man braucht halt nur noch einen weichen Untergrund. Ja. Nun ist das aber alles so kompliziert. Ne? Man muss erst diese Plan, das ist ja wie, als würde man renovieren wollen. Erstmal diese Plane ausbreiten. Hinterher ist die Plane ja auch versaut. Ne? Was macht man mit dieser ölbeschmutzten Plane? Das riecht doch irgendwann ranzig dann. Oder musst du die waschen? Oder wie geht das? Nein, das ist so normale Renovierplane eigentlich. Die wird dann weggeschmissen. Die wird weggeschmissen. Achso. Genau. Ich dachte, das wäre eine wiederverwendbare Plane gewesen. Ja, aber umständlich, ne? Also finde ich, das all das auszulegen? Eigentlich nicht, weil das ist einfach ein super Sex, den man da hat und hier sollte man sich das schon einmal in der Woche gönnen. Also einmal in der Woche macht ihr das? Ja. Wie viel Öl braucht ihr denn dafür? Oh, vielleicht so ein Drittel Liter. Ein Drittel Liter? Also und bevorzugt ihr eine bestimmte Olivenölmarke oder ist das egal? Nein, es ist ganz einfach Salatöl. Achso, das muss gar nicht Olivenöl sein, das kann auch so normales Salatöl sein. Einfach Salatöl oder auch normales Körperöl. Ja, Hauptsache Öl, ne? Nun könnte man ja, um vielleicht die ganzen Umstände mit der Plane sich zu ersparen, man könnte doch dann auch in eine Badewanne steigen, die nicht mit Wasser gefüllt ist. Obwohl, das ist auch nicht so, das ist ein bisschen umständlich dann. Ne? Ja, das ist das Problem, wir haben bloß eine Dusche. Achso, gut. Das dann geht auch bestimmt in der Badewanne auch. Ja, und nochmal, um es ganz klarzustellen, ihr reibt euch das Olivenöl vorne und hinten überall von oben bis unten im Körper ein. Ja. Auch im Gesicht? Auch im Gesicht, ja. Auch in der Haare? Nö. Naja, das kommt darauf an, wenn man jetzt auf den Boden kommt, sind die Haare dann auch mit Öl. Aber ihr müsst dann danach ja erstmal noch eine gute Stunde duschen, ne? Um ja alles runterzuschrubben. Ja, das ist sehr schwierig, das Zeug wieder runterzubekommen. Das glaube ich. Also, braucht man viel Seife. Ja, also danach, es ist mit viel Arbeit verbunden. Erst die Plane auslegen, hinterher richtig schrubben, aber euch macht Spaß. Ja, das ist eigentlich das Beste, was man hier hat und das hat der Beziehung eigentlich ziemlich viel Aufschwung gegeben. Wie seid ihr darauf gekommen, auf diese Ölorgie? Ja, also von den ganzen 6 Praktiken haben wir eigentlich schon alles ausprobiert. Mhm. Bis auf die extremen Sachen und so. Mhm. Und dann haben wir halt überlegt, was könnte man noch machen. So, da war halt der Gedanke da, dass man eigentlich sich mit Öl einreiben kann. Ist euch einfach so gekommen, die Idee? Ja, schon, aber wir haben halt noch die Hindernisse gehabt, wie zum Beispiel die Wohnung mit Debbie. Haben wir dann halt damit. Ihr geht ja sehr pragmatisch ran. Aber vielleicht war das jetzt sehr inspirierend für den einen oder anderen zu Hause. Ja, das sollte man. Geht doch mal zum Küchenschrank, ob da noch ein Viertel Liter Olivenöl steht. Ja, genau. Ne? Und guckt mal, ob ihr da irgendeine Plane habt. Und es ist ja noch ein bisschen Zeit heute Nacht, dann könnt ihr euch noch ein bisschen einölen und ein bisschen Spaß haben. Ja, das sollten wir auf jeden Fall ausprobieren. André, viel Spaß euch beiden weiterhin. Okay, tschüss. Tschüss. Marius, 21 Jahre, guten Morgen. Hallo. Ja, also du machst das nicht mit dem Olivenöl, davon gehe ich mal aus. Nein. Was ist denn? Mit Öl habe ich es auch schon probiert, ja. Ach. Habe ich auf irgendwas anderes gemacht. Ja. Und zwar war das so vor 4 Jahren, wollte ich mich beim Bund verpflichten. Mhm. Und da bin ich im Zug heimgefahren und da halt Mädchen kennengelernt. Im Zug? Im Zug, ja. Also gleich in München, wo ich war, beim Eignungstest. Mhm. Und damals so geschwätzt und unterhalten und dann wurde das Abteil immer leerer und leerer. Und dann hat es mich halt verführt, oder? Im Zug? Im Zug, also es war kein Abteil, es war so ein Großwaggon. Ach, sogar in einem Großraum? Ich meine, in so einem kleinen Kästchen da ist es vielleicht dann noch eher möglich. Ja, aber es war im Großraum, die hat mich dann halt verführt, oder? Mhm. Also die war auch 6 Jahre älter als ich, die war 23. Immer diese alten Frauen, ne, die Jungs verführen, das hat man ja gerade schon mal gehört, am Strand, ne? Ja, was soll ich machen, oder? Nein, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es dir in einer gewissen Weise auch Spaß gemacht hat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Also das war das Ungewöhnlichste, was ich bis heute sogar gemacht habe, oder? Nun kann man ja... Da waren ja auch noch Leute in dem Waggon drin. Ja, ich würde gerade sagen, da waren sicher noch Leute und das können ja auch ständig Leute durchgehen. Ja, also das war halt schon sehr reizvoll und so, oder? Und nun kann man sich da ja nicht richtig ausziehen. Ja, ist es denn? Die hat halt das Glück, halt, dass sie halt auch einen Rock angehabt und keine Hose, oder? Dann geht das schon, oder? Und es gab richtigen Geschlechtsverkehr, nicht nur ja, so? Ja, richtigen, also richtigen Geschlechtsverkehr. Sie saß auf dir drauf? Sie saß auf mir drauf und dann noch von hinten und so. Und das alles im Waggon der Deutschen Bahn? Ja. Wer weiß, was da immer so abgeht? Denke ich manchmal, wenn ich so im Bahnhof stehe. Wer weiß, was in diesen Toiletten oder halt auch so ganz heimlich passiert da, ne? Ja gut, aber das war halt, da musst du nichts stören lassen, oder? Also uns wäre es wahrscheinlich auch egal gewesen, wenn da jemand vorbeigelaufen wäre. Vielleicht ist doch jemand vorbeigelaufen, der hat sich mitgekriegt, oder? Hättest du dir vorher auch nicht so vorstellen können? Also geträumt habe ich schon mal von sowas, oder? Irgendwie so, ich denke, davon träumen viele Menschen auch, oder? Dass irgendwie sowas passiert, aber... Vielleicht, vielleicht. Aber vorstellen können, persönlich, also ich dachte immer irgendwie gut, ungewöhnliche Orte schon irgendwie so... Wo es passieren könnte, dass man gesehen werden könnte, aber also, ich kannte es nicht. Unser Thema heißt ja, diesen Sex hätte ich mir nicht zugetraut. Du hättest dir das schon so ein bisschen zugetraut, ne? Ein bisschen schon, ja, weil ich habe ja vorher auch schon mit Mädchen im Auto oder so, das ist ja was anderes als jetzt in der Bahn, wo jetzt... Ist klar, ja. Da kann ja auch der Schaffner vorbeikommen, oder? Natürlich. Marius, danke für deine Geschichte. Okay. Tschüss. Und das war eine super Sendung, gell? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Thomas, 33 Jahre alt, guten Morgen. Hi, Domian. Hi, Thomas. Hi. Ja. Ja. Nicht zugetraut. Hättest du dir einen gewissen Sex? Welchen? Und zwar war ich im Juni, war ich mit meiner Freundin, also ich bin seit 7 Jahren mit meiner Freundin zusammen und... Gehst du bitte noch ein bisschen näher ans Telefon? Ja, also wir waren verabredet abends in der Bar mit Freunden und wollten uns da treffen und sind halt in die Bar reingekommen und ich schaue unsere Freunde an und meine Freundin sieht bloß jemanden, den sie aus dem Fitnessstudio kannte und meinte gleich, oh ja, den findest du halt so toll und so und ich war halt ein bisschen sauer, weil sie hat sich dann den ganzen Abend um ihn dann eigentlich gekümmert und das ist mir dann irgendwie gereicht, weil ich dann gesagt habe, ja also, was du die ganze Zeit mit meiner Freundin erzählst, kannst du auch mit mir erzählen und das war es dann auch, also wir haben ja dann 3-4 Stunden lang nur miteinander geredet und meine Freundin ist dann mit unseren Freunden dann schon nach Hause gegangen, weil wir beide einfach noch bleiben wollten. Und ja, er wollte mich dann nach Hause bringen und wir sind dann auch noch spazieren gewesen. Und ja, dann hat er einfach gesagt, ja, sowas wäre eben halt noch nie passiert, so ein schöner Abend und so. Und habe ich gesagt, ja, mir halt einfach auch nicht. Ne? Und dann haben wir uns geküsst und ja. Wie aufregend. Du hast vorher noch nie was mit einem Mann gemacht. Nein. Und dann gleich an dem ersten Abend geküsst? Naja, nicht nur geküsst. Also es ging dann auch weiter. Es ging absolut weiter und es war, ja, es war traumhaft. Und ich war zwar erschüttert und irgendwie, ja, ich konnte es auch selbst nicht fassen, was da eigentlich passiert, aber ich konnte es auch nicht stoppen. Überhaupt nicht. Also ihr seid dann zu ihm nach Hause gefahren? Nee. Im Park. Im Park. Ja, und wir wurden auch noch von der Polizei fast erwischt und... Das auch noch dazu. Ja, es war alles sehr schön und sehr witzig und sehr spannend und sehr, sehr, sehr, sehr aufregend eigentlich. Und ja. Da kann ich ja aus einem gewissen eigenen Erfahrungsschatz auch sprechen, was diese Thematik angeht, das zum ersten Mal dann so auch zu tun. Mir war ganz, ganz kurios zumute, auch wohlig zumute, aber halt auch unwohlig zumute, weil es drehte sich alles irgendwie damals. Ja, ja, ja. Das ist bei dir auch so. Ja, es hat einfach so gekribbelt, es hat immer in meinem Kopf, ging das immer so, es wollte so durchkommen, was machst du jetzt hier eigentlich? Und ich habe aber gemerkt, dass ich mich da überhaupt nicht gegen wehren wollte. War er denn schwul oder ging es ihm genauso wie dir? Er ist nicht schwul. Er ist nicht schwul? Nein. Und du kannst sagen, dass sich das wirklich so gleichermaßen entwickelt hat zwischen euch beiden? Oder ist von ihm mehr die Initiative ausgegangen? Nein, also er fing eigentlich so damit an, dass wir uns wunderbar verstanden haben. Und wir wirklich, also es hat auch sofort gefunkt. Also irgendwie, man trifft jemanden und man kann mit ihm reden und man versteht alles. Und das Ausschlaggebende war dann eben im Park, dass er mich halt angeschaut hat und gesagt hat, also sowas ist ihm überhaupt noch nicht passiert. Und ich wusste, was er in dem Augenblick meint. Und ich habe dann gleich gesagt, mir auch noch nie. Und also erstaunlich, dass das so schnell passiert ist. Ja. Was hat die Frau, hast du das der Freundin erzählt? Nein. Hast du diesen Mann wieder getroffen? Ja. Aber wir haben nie wieder miteinander geschlafen. Hast du bis heute Kontakt mit ihm? Ja, wir waren heute Kaffee trinken. Aber wenn das so toll war, dann muss doch in dir da irgendwas da muss doch große Spannung in dir sein, wenn du ihn triffst. Ist es auch. Es ist wunderschön, wenn ich ihn sehe und es ist auch ganz nett und wir telefonieren auch viel und ohne, dass meine Freundin das weiß, weil es ist halt ein Bekannter von ihr. Also ich muss da auch aufpassen. Ja, ist er denn auch in einer Beziehung mit einer Frau? Nein. Nein. Er ist auch, also auch 10 Jahre jünger und das ist alles, ja, es ist alles sehr schön und es ist aber eben auch, wenn ich ihn dann, also wenn wir uns da nicht sehen, das weiß ich auch, er sagt es dann auch, es macht einen dann mehr traurig. Also ich habe dann schon überlegt, das überhaupt ganz abzubrechen, aber irgendwie geht es auch nicht. Mhm. Ihr berührt euch auch gar nicht. Oder auch. Das schon. Das schon. Oder auch. Ja, also man fässt sich halt um oder sowas. Ne? Und da ist es dann schon, also dass man. Habt ihr darüber, redet ihr auch darüber, was das eigentlich jetzt ist zwischen euch beiden, was da passiert ist? Mhm. Und wie ordnet er das ein für sich? Ja, also wir reden darüber in dem Sinne, dass es halt schön war, aber es ist, ich habe auch nicht den Mut, nochmal zu fragen, also ob wir es nochmal machen wollen. Könntest du dir vorstellen, dich in diesen Mann auch zu verlieben? Ich glaube, schon zu spät. Du bist schon verliebt, ne? Mhm. Also es ist halt auch. Bringt dich das nicht auch schon in, auch wenn jetzt gar nichts weiter mehr passiert ist, in großen inneren Konflikt deiner Freundin gegenüber? Mhm. Ja. Ja, absolut. Absolut, weil es ist halt, ja, na klar, es ist nicht geplant und ich weiß, dass ich ihr weh tue und dass ich mir natürlich auch weh tue. Und liebst du deine Freundin denn auch noch? Ja. Sehr? Also ich glaube, man kann es nicht vergleichen. Ja gut, ja. Auch. Vor allem, wenn man jetzt frisch noch verliebt ist. Und das ist ja eine ganz andere Welt, in die du da eindringst. Hm. Denkst du, wenn du mit deiner Freundin schläfst, an ihn? Nein. Hm. Nein, das nicht. Aber es ist... Denkst du beim Onanieren an ihn? Ja. Hm. Ja, also auf jeden Fall. Hm. Weil es ist auch eben, was ich so schön daran finde, es ist halt nur auch schon eine gewisse Zeit her und es ist... kommen so kleine Nettigkeiten, sowas, was hätte ich mir nie träumen lassen können von einem Mann, also die man nicht mal unbedingt von der Frau, dass man Anruf bekommt und man gesagt wird, dass man schön ist, dass ich dich vermisse und alles sowas und ich habe einen Blumenstrauß bekommen, sowas war mir, also ich war so in Erklärungsnot, ich wusste überhaupt nicht, wie ich das erklären sollte, den anderen Leuten, wo der Blumenstrauß auf einmal herkommt. Ich wusste, woher er kommt. Oh, solche Geschichten kenne ich ausgiebig. Ausgiebig. Es ist eben wunderschön. Und also seit bloß, ja, ich hätte es mir echt nie vorstellen können. Und was meinst du, wie es weitergeht? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es gut wird. Also so wie du jetzt für mich klingst, ne, und wie du rüberkommst, bin ich fast sicher zu wissen, wie es weitergeht. Also ich weiß, was ich will. Ich weiß bloß nicht, wie ich es angehen soll, sagen wir mal so. Was willst du denn? Ich will ihn. Also ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich ihn will. Das hast du ihm aber so noch nie gesagt, ne? Nein. Nein, kann das sein, dass der diese Sendung hier heute Nacht sieht und hört? Ich hoffe nicht. Wer weiß, vielleicht geht das Telefon gleich bei dir. Oh Gott, was soll ich? Ich glaube, da werde ich rot, ja. Thomas. Ja. Viel, viel Glück. Ja, ich danke dir. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung. Diesen Sex hätte ich mir nicht zugetraut. In der Technik Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir mit einer offenen Telefon-Talkshow hier wieder im Radio und im Fernsehen. Dann könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.